Band 1, Kapitel 10 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 1, Kapitel 10. Jahre waren verstrichen seit jener eiligen Flucht aus Rom. In Macellum, der alten, von dem Flusse Sarus umspülten Feste der Provinz Kappadokien, in dem Säulengang des Palatiums, es war ein entgötterter Tempel des Ares, wandelten in vertrautem Gespräch Lysias und Julian. Statt der Mönchskutten trugen sie weltliche Gewandung. Der Jüngling war merklich verändert. Er war der Mannheit erheblich entgegengereift. Die Spuren der wiederholten, todesgefährlichen Krankheitsanfälle waren geschwunden. Blieb die Gestalt auch zeitlebens eine schmächtige, fast allzu zarte. Das Krankhafte in dem Ausdruck des Gesichtes war jetzt gewichen. Zwar ein suchendes Sehnen lag in den dunklen, schwärmerischen Augen, aber dies Sehnen schien, wenn ein Schmerz, ein süßer, ein geliebter Schmerz zu sein. Dieser Zug, dieser Ausdruck war neu auf dem Antlitz des Jünglings und so stark ausgeprägt, dass er auch einem minder scharfen Beobachter als Lysias aufgefallen wäre. Dieser begann denn, alsbald nachdem sein prüfender Blick auf Julian geruht hatte: »Aus der Lyra deiner Seele, geliebter Sohn, zittert ein neuer Ton. Eine Saite, eine neue Saite ist darin aufgezogen.« »O Meister«, erwiderte Julianus, »es sollte eine Verneinung bedeuten, aber dies misslang. Verlegen wandte er das Gesicht zur Seite, er errötete. Gar auffallend war in diesen sonst so bleichen Wangen das plötzliche, lebhafte Einschießen der Blutwellen.« »Du schweigst?« »Ich staune«, rief Julian. »Oft schon hat mich deine Sehergabe in ehrfurchtvolle Scheu versetzt, aber das ist doch das Wunderbarste. Wie, wodurch vermagst du in meiner Seele zu lesen? Erleuchtet dich wirklich ein Strahl unserer Götter?« Lysias lächelte seltsam, ein wenig unheimlich. »Vielleicht wäre es ersprießlich für mich, mehr noch für dich, dich in solchem Glauben zu bestärken. Du würdest mir dann immer folgen, blindlings folgen.« »Das werde ich ohnehin, mein großer Meister.« »Wer weiß, wodurch ich in deine Seele zu schauen vermag? Einmal, weil ich seit bald einem halben Jahrhundert im Kampfe mit den Herrschern der Welt in gar vieler Menschenbrust zu lesen gelernt habe. Vor allem aber, weil ich dich liebe, o Julianus, mit begeisterter Hoffnung auf Rächung und Rettung der Götter. Sieh, diese Liebe ist so zwingend, dass ich auch jetzt wieder, von weiter Ferne aus Ägypten zurückgekehrt, sofort zu dir eilte, noch bevor ich in mein eigen Haus eintrat. Dein neues Geheimnis ist mir kein Geheimnis. Du liebst, o Julianus, liebst zum ersten Mal.« »Und für ewig«, rief der Jüngling schwärmerisch. »Auch wann der unbesiegte Sonnengott meine Seele aus der Asche dieses Leibes in anderer Hülle, in eine höhere Sphäre auf den goldenen Stern meiner Läuterung entrückt haben wird. Alles an Julian mag er wandeln durch verklärendes Licht, nicht dies Gefühl.« »Teurer Schwärmer. Also, du sahst in diesen Wochen meiner Abwesenheit wiederholt ein Mädchen.« »Eine Göttin.« »Sie zog dich an. Ihre zarte Schönheit, gerade weil sie dich zu meiden schien.« »Wahr, alles wahr. Täglich, wann ich in die Bäder des Aurelianus ging, traf ich an der gleichen Stelle unter dem Platanenhügel eine schön geschmückte Sänfte, die, getragen von 4 gleichgewandeten Sklaven, abbog nach dem Frauenbad der Amphitrite. Die Fenster waren durch Lattengitter geschlossen. Du weißt, man sieht dann von innen heraus, nicht aber hinein. Eines Tages strauchelte einer der vorderen Sklaven. Er ließ die Tragestange los, die Sänfte drohte, seitwärts umzuschlagen. Ich sprang herbei, riss sie empor und stützte die Last, bis jener wieder zugriff. Dabei war das Gitter in die untere Öffnung herabgeglitten und ich sah in der Sänfte ein wunderschönes Mädchen. Dunkle, große, seelenvolle Augen, dunkles, reich flutendes Haar, marmorweiße Züge. Oh, spotte nicht! Denn durch Zufall trifft dein Erraten zu. Sie dankte anmutvoll. Wie lieblich klang die sanfte Stimme. Ich erglühte, und doch durchzog mich leise kalter Schauer. Ich wagte nicht, nach ihrem Namen zu fragen. Süße Scheu hielt mich ab. In den nächsten Tagen, welche Wonne durchrieselte mich, ward, sobald ich in die Nähe der Platanen kam, der Gitterladen herabgelassen. Wir wechselten im Vorüberwandeln wenige hastige Worte. Der Freigelassene, der die Sklaven führte, schien die Zwiesprache nicht gern zu sehen. »Ein Freigelassener?« unterbrach Lysias verwundert. »Und wie heißt, hast du den Namen nicht erfahren?« »Jawohl, Helena, Herrin Helena«, redete sie das Gefolge an. Lysias nickte stumm. »Nun, und das Ende?« »Das Ende war ihr plötzliches Verschwinden. Sie hat die Stadt verlassen.« »Du irrst«, lächelte Lysias ruhig. »Leider weiß ich es gewiss. Ich hatte mir ein Herz gefasst. Ich hatte beschlossen, den nächsten Morgen sie selbst, nicht die Sklaven, das widerstrebte mir, zu befragen um ihre Herkunft, ihre Eltern. Zu rechter Zeit war ich an Ort und Stelle. Alsbald erschien auch die Sänfte, aber nicht nach dem Bade ward sie getragen. Unter unseren Platanen glitt das Gitter herab, eine weiße Hand winkte mir grüßend, ach, den Abschiedsgruß. Rechts ab bogen die Sklaven nach dem Flusse zu. In den Hafen eilten sie, vor meinen Augen bestieg die Unbekannte ein dort harrendes Schifflein. Das zog die Segel auf und war draußen in der blauen Ferne verschwunden, noch bevor ich den Marmordamm des Flussufers erreicht hatte. »Unmöglich! Ganz unmöglich! Vergib! Ich muss in mein Haus! Sofort!« Und verwirrt, bestürzt wie der Jüngling, den fest in sich geschlossenen nie gesehen, eilte Lysias aus dem Gemach. Zu Julians schmerzlichem Erstaunen ließ ihm der geliebte Lehrer gleich darauf sagen, obwohl gerade erst zurückgekehrt, rufe ihn ein wichtiges Geschäft sofort wieder ab in eine ferne Stadt von Asien, wo Glaubenskämpfe auszubrechen drohten. Vergeblich eilte der Jüngling, Abschied zu nehmen, in die Wohnung des Geheimnisvollen. Der war schon aufgebrochen mit seinem ganzen Haushalt. Ende von Band 1, Kapitel 10.